läufst in teurer Kleidung und das alles ist so edel. Die High Heels und der Rock sind maßgeschneidert in Venedig. Das Geld sitzt bei dir locker und du siehst verdammt gut aus. Es ist ein Indikator von deinem Elternhaus. Mit dem Reichtum wird gekauft, nach was es dir so strebt. Und du hast keine Ahnung, wie man am Minimum lebt. Schick Essen gehen in einem Nobel-Restaurant ist bei dir täglicher Standard. Kaviar und der Champagner kosten allein ein Vermögen. Doch deine Eltern, sie verwöhnen ihre Tochter nach Strich und Faden. Und du hast keinen Plan, mit was normale Menschen sich im Alltag herumplagen. Doch ein Plan, den habe ich. Du wirst verstehen von mir in das Verstehen von mir. Und dann erpress ich das Lösegeld von deinen Eltern. Du wirst verstehen von mir in das Verstehen von mir. Und dann erpress ich das Lösegeld von deinen Eltern. Kidnapping, Kidnapping, Kidnapping. Das wird ein teurer Spaß. Kidnapping, Kidnapping, Kidnapping. Was für ein schöner Tag. Ich stalke deine Schritte, weiß genau, was du so tust. Und eines schönen Tages, da schlag ich einfach zu. Unerwartet hält ein Wagen auf der offenen Straße. Vor zahlreichen Passanten wirst du von mir weggeschnappt. Es geht so schnell, dass es keiner von ihnen kann, was vor ihren Augen grad geschieht. Bevor du schreist, stopfe ich dein Maul mit einem Tuch, ich schieb es rein. Vielleicht gefällt es dir, ein besonderes Design. Getränkt mit Chloroform verlierst du dann das Bewusstsein und kannst dich nicht mehr wehren. Wir fahren durch die Stadt bis spät in die Nacht. Sind wir beide unterwegs, denn ich muss sicher gehen, dass keiner uns verfolgt. Du wirst verstehen von mir in das Verstehen von mir. Und dann erpress ich das Lösegeld von deinen Eltern. Du wirst verstehen von mir in das Verstehen von mir. Und dann erpress ich das Lösegeld von deinen Eltern. Kidnapping, Kidnapping, Kidnapping. Das wird ein teurer Spaß. Kidnapping, Kidnapping, Kidnapping. Was für ein schöner